Bei der Premiere des Melodrams Kidnapped in New York, im Manhattaner Bijou, sah das Publikum zu, wie Jack Dooley, ein irischer Journalist und Amateurdetektiv, ein entführtes Mädchen aufspürte, das scheinbar von ihrer unbescholtenen Gouvernante Mary verschleppt worden war. Nach mehreren haarsträubenden Twists deckt Jack jedoch ein Komplott der Black Hand auf, rettet das Mädchen und heiratet die Gouvernante. Im ganz ähnlichen Plot von A Midnight Escape, das es bis auf die Bühne von Hartford, Connecticut schaffte, finden sich der Held und seine Angetraute gefesselt in der dunklen Kammer des Bundes der Black Hand wieder und begreifen, dass sie einem Hinrichtungskommando aus 8 Männern mit Gewehren gegenüberstehen. Gestern war das Stück 2-mal ordentlich besucht, meldete der Hartford Courant. Bei beiden Aufführungen kreischten nervöse Frauen. Die Plots waren hanebüchen, endeten allerdings stets mit einer Niederlage der Black Hand. Bert Masterson, der gefeierte Wildwest-Gesetzeshüter und Freund von Wyatt Earp, war damals ein Prominenter. So berühmt war er, dass er zum Held der Geschichten der Bert Masterson Library wurde, einer Reihe, die ab März 1905 in einigen großen Tageszeitungen lief. Die erste Ausgabe, Bert Masterson in New York oder Der Black Hand auf der Spur, beginnt mit einem US-Marshal, der ausruft: »Du Hund, du hast mich erstochen!« Der Marshal war allein im Büro gewesen, als Vito La Duca eingetreten war, das gefürchtete Bollwerk der Black Hand, um dem Gesetzeshüter mitzuteilen: »Diesmal entkommst du mir nicht!« 3-mal rammt La Duca dem Marshal seinen Dolch in die Brust und will ihm gerade den Rest geben, als ein Fremder mit klappernden Sporen, dass die Handlung mitten in Manhattan spielt, ist offenbar zweitrangig, auf den Plan tritt. »Zurück«, ruft dieser. »Sonst sieht Mary Jane, der treue Revolver, der nie sein Ziel verfehlt, sich deine Eingeweide von innen an.« Der Fremde und der Schläger kämpfen, bis ersterer sich den Bösewicht mit ein paar Jiu-Jitsu-Griffen über die Schulter wirft. »Wer sind Sie?«, fragt der Marshal. »Bert Masterson, der blutige Rächer von Butte«, rief er aus, denn er war es, und zupfte sich die Barthaare vom schönen Antlitz. In Ermangelung einer echten Lösung für das Problem mit dem Bund machten die Autoren der Serie eben eine verblassende Legende zu dessen Bezwinger.